Morning. Guten Morgen. My Stuart. Meine Verwalter. So, look at this fascinating thought. Schau dir diesen faszinierenden Gedanken an. God gives me stewardship. Gott gibt mir Verwalterschaft over this earth. Über diese Erde, over my own life. Über mein Leben, my finances. Über meine Finanzen. But he does not call me to give an account. Until the end of the ages. Aber er verlangt von mir keine Rechenschaft bis zum Ende der Zeitalter. This is something that it's like freaks me out. Da flippe ich fast aus. You know, sometimes we wish, manchmal wünschen wir uns, that the moment we mess up, God would already command accountants from us. Dass Gott bereits in dem Moment, in dem wir es vermasseln, von uns Rechenschaft verlangen würde. Wouldn't it be nice? Wäre das nicht genial? Hey, you messed up right now. Hey, du hast es jetzt vermasselt. Give me account. Gib mir jetzt Rechenschaft. But he does. Aber er macht es nicht. So what happened? Was passiert? We sin. Wir sündigen. Many times nothing happens. Und in vielen Fällen passiert nichts. Life continues. Das Leben geht weiter. So we think, oh, it's not such a big deal. Und wir denken, oh, das ist ja gar nicht so schlimm. Say in Portuguese. Wie sagt man so schön auf Portugiesisch? Mit der Zeit kommt dann auch die Rechnung. Time comes when you get the bill. Die Zeit wird kommen, wo du die Rechnung bekommst. So because many times we don't have the immediate consequences of our choice. Also, weil wir oft nicht sofort die Konsequenzen aus unseren Entscheidungen haben, fooled to believe that we don't have responsibility. Werden wir also getäuscht zu glauben, dass wir keine Verantwortung haben. Why is this world such a wicked place? Because people have freedom to choose. Warum ist diese Welt so ein verkehrter Ort? Weil Menschen Entscheidungsfreiheit haben. Wie haben wir zu Gott gebetet und gefleht, in diese gefährliche Welt einzugreifen? Er hat nicht. Alle Christen haben die ganze Gemeinde aufgerufen, zu fasten und zu beten und von den bösen, verkehrten Taten umzukehren. In 2 Chronicles 7:14. Entsprechend 2. Chronik 7:14. And if you do this, und wenn wir das machen, God will heal the land and he will stop the corona. Wird Gott die Welt heilen und Corona stoppen. But what happened? Was passierte? All over this world, people have prayed and prayed and prayed and prayed and fasted and prayed. Auf der ganzen Welt haben die Leute gebetet, gebetet, gefastet und gebetet. Corona hat nicht aufgehört, ist schlimmer geworden. Warum ist es schlimmer geworden? Because man is responsible for this earth. Weil die Menschen für diese Erde verantwortlich sind. Why doesn't God step in? Warum greift Gott nicht ein? Because God is a God of justice. Weil Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist. And he has handed responsibility over to us humans. Und er hat die Verantwortung uns Menschen übertragen. The moment he interferes, in dem Moment, in dem er einschreitet, he's unjust. Ist er ungerecht. Hast du mich gehört? He can't. Er kann nicht. God can't interfere in America and yet he lets Iraq get away with their sins. Gott kann nicht in Amerika eingreifen und den Irak mit seinen Sünden durchkommen lassen. God can't interfere in the bad Brazilians and let the nice Swiss and Germans get away with it. Gott kann nicht bei den bösen Brasilianern eingreifen und die netten Schweizer und Deutschen damit durchkommen lassen. That would be injustice. Das wäre ungerecht. So until the day of judgment comes. Also bis zum Tag des Gerichts. God will watch man make a mess of this world. Wird Gott die Menschen beobachten, wie sie aus dieser Welt ein Durcheinander machen. It doesn't matter how much you pray, fast and cry out to God, God will not interfere. Es ist egal, wie viel du betest, fastest und nach Gott schreist, Gott wird nicht eingreifen. Now, will God speak? Wird Gott sprechen? Yes. Ja. Will God influence the human heart? Wird Gott Herzen der Menschen beeinflussen? Not in the way to force them. Nicht auf eine Art, um sie zu zwingen. But surely to show them that what they're doing is not smart. Aber gewiss, um ihnen zu zeigen, dass ihr Handeln nicht klug ist. But then he will step back and let men make the choice. Dann aber wird er zurücktreten und die Menschen selber entscheiden lassen. So hard to accept that God is not a micromanaging control freak. Es ist so schwer zu akzeptieren, dass Gott nicht alles bis ins kleinste Detail kontrolliert. You know why I believe it's so hard? Weißt du, warum ich glaube, dass es so schwer ist? Number one. Nummer eins. The devil through religious teaching has convinced us that this is how God is. Der Teufel hat uns durch religiöse Lehre überzeugt, dass Gott genauso ist. Number two. Nummer zwei. A lot of Christian leaders have acted just like this. Sehr viele christliche Leiter haben genauso gehandelt. We project that on God. Und wir projizieren das auf Gott. Now we believe that God is just the way that our spiritual leaders have also been. Und glauben, dass Gott genauso ist wie unsere geistlichen Leiter. Man has responsibility. Der Mensch hat Verantwortung. Over your life, über dein Leben, over this earth, über diese Erde, wherever God has placed you. Wo auch immer Gott dich hingesetzt hat. Take responsibility. Übernimm also Verantwortung and live the way God wants us to und lebe so, wie Gott es von uns möchte. Tomorrow we're gonna finish up. Morgen werden wir beenden. Bis morgen.